Mill dagegen führte ein ganz anderes Leben. Schnell zeigte sich, dass der Anfang des 19. Jahrhunderts in London geborene John Stuart ein Wunderkind war. Bereits als Dreijähriger lernte er Altgriechisch. Mit 10 Jahren beherrschte er Latein auf Universitätsniveau und sprach fließend Französisch und Deutsch. Mit 14 schrieb er sich an der Universität Montpellier in Frankreich ein, um Naturwissenschaften zu studieren. Außerdem Geschichte, Ökonomie und Mathematik. Als Vertreter des Liberalismus wurde Mill der wichtigste englische Intellektuelle des 19. Jahrhunderts. Nebenbei war er noch Manager bei der Ostindischen Handelsgesellschaft und Politiker im englischen Parlament. Mill war ein Verfechter der Redefreiheit und verfasste zusammen mit seiner Frau Harriet Taylor und seiner Stieftochter Helen Taylor einen der ersten Aufrufe für Frauenrechte. Auch als Moralphilosoph verfolgte Mill einen ganz anderen Ansatz als Kant. Die Spielart seines Konsequentialismus heißt Utilitarismus, weil er die Folgen der Tat am Nutzen, lateinisch utilitas, für die Menschheit festmacht. Bei Mill ist das Maß für diesen Nutzen das Glück. Eine Handlung ist gut, wenn sie das Glück der Menschen insgesamt vergrößert, wobei bis heute umstritten ist, wie hedonistisch Mill das gemeint hat. Er denkt bei Glück jedenfalls nicht ausschließlich an sinnliche Freuden, wie etwa daran, ein Eis im Sommer zu essen, sondern auch an intellektuelle Zufriedenheit und die Vermeidung von Schmerz oder Tod. Kant oder Mill? Darauf läuft der Film Terror hinaus. Ist der Abschuss der entführten Maschine verboten, weil es unsere Pflicht ist, niemanden zu töten? Oder ist der Abschuss gefordert, weil wir in der Konsequenz die größte Zahl an Menschen retten?